Heiland, führe du dein Kind, deine Hand ist stark und blind. Meine Burg, mein Fels, mein Licht, Jesus, meine Zuversicht. Führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Droht der Feind, bist du mein Halt. Tost der Sturm, bist du mein Port. Alles, alles bist du mir, Jesus, ja, ich traue dir. Führe, führe, führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Drum, so nimm denn meine Hand, führ mich bis ins Vaterland. Heute folg ich Schritt für Schritt, denn mein Jesus geht ja mit. Führe, führe, führe mich durch Nacht zum Licht. Es wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht.